Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe in meinem virtuellen Studio heute wieder drei Gäste. Und ratet was, es geht ums OZG. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Heute ausnahmsweise oder zum Glück auch weibliche Gäste dabei. Das ist ja leider eine Seltenheit bei uns im Podcast. Aber wir fangen mal an bei B wie Bianca. Bianca, wer bist du denn? Ja, danke Thorsten. Ich bin die Bianca Demba von der Bundesstadt Bonn. Ich arbeite in der Projektgruppe e-Government und bin die Projektleiterin für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Wunderbar, herzlich willkommen. Und jetzt nehmen wir noch den Sven in die Mitte, den Herren der Gäste. Ja, hallo Thorsten. Ja, Sven Hense, auch Bundesstadt Bonn und ich leite dort im Bereich IT-Anwendung und Digitalisierung. Herzlich willkommen. Und last but not least, die Clarisse. Hallo, ich bin Clarisse Schröder und ich arbeite bei der Dachorganisation, wo auch die Bundesstadt Bonn drin ist, und zwar der kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen, nennt sich KDN und bin dort im Kompetenzzentrum Digitalisierung auch zuständig für OZG. Ja, vielen Dank. Wunderbar, dass ihr da seid. Es freut mich sehr. Und wir wollen uns heute über das OZG unterhalten, und zwar, wie sieht es in Bonn bzw. in NRW damit aus? Bianca, magst du mal anfangen? Ja, sehr gerne. Ja, wir sind ein OZG-Team, das aus drei Personen besteht. Ja, wir haben vor einem Jahr circa, beziehungsweise ich, da war ich damals noch alleine, angefangen, ein OZG-Programm aufzusetzen. Also nicht nur ein Projekt draus zu machen, sondern wirklich ein Programm aufzusetzen im Rahmen des Projektmanagements. Und das halt eben auch aus mehreren Phasen besteht. Also zum einen arbeiten wir immer noch an einer Ist-Aufnahme, wo wir in den unterschiedlichen Fachämtern alle Leistungen, die das OZG betreffen, abfragen, um zu klären, wer ist zuständig, sind wir als Stadt überhaupt zuständig, und halt auch innerhalb der Fachämter bzw. Abteilungen die Zuständigkeiten zu klären und halt auch schon den Reifegrad festzustellen, also sind die Sachen vielleicht sogar schon online vorhanden, weil wir schon relativ viele Online-Formulare die letzten Jahre gebaut haben, oder muss da tatsächlich noch was gemacht werden, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen, wie viel noch zu tun ist. Aber damit wir jetzt nicht nur an der Ist-Aufnahme sitzen, arbeiten wir jetzt parallel schon an den Umsetzungsprojekten, das heißt wirklich dann, wir suchen uns eine Einzelleistung, also ja, Dienstleistung raus, betrachten da mit dem entsprechenden Fachamt die Ist- und Soll-Prozesse, besprechen, wie man das Ganze umsetzen könnte, integrieren könnte dann in unser Serviceportal und besprechen dann ja Themen wie Test, Schulung, Produktivsetzung, Evaluation. Das machen wir momentan zu dritt, aber eigentlich sind natürlich ja noch viele andere Stellen und Personen zu beteiligen, und das fängt natürlich ja auch bei den Fachverfahrensbetreuern in der IT-Abteilung an, aber natürlich auch Stellen wie Rechnungsprüfungsamt, Presseamt etc. dürfen nicht vergessen werden, und natürlich sind die Mitarbeitenden in der Sachbearbeitung damit am wichtigsten, die konkret an den Prozessen mitarbeiten. Also deswegen, wir sind da eigentlich relativ breit schon aufgestellt. So viel dazu. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr interessant. Und da habe ich natürlich jede Menge Fragen, aber da kommen wir später zu. Clarisse, wie sieht es denn mit dem OZG in NRW aus Sicht des KDN aus? Ja, auf landesweiter Ebene ist die Aufgabe ähnlich wie auf der Ebene einer einzelnen Großstadt. Und ich habe die Bianca auch letztes Jahr schon kennengelernt, weil wir da gemeinsam in einem Digitalisierungslabor gearbeitet haben, was hier auch in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde. Hilfe zum Lebensunterhalt geht jetzt demnächst auch in den Pilotbetrieb. Und damals hat Bianca uns schon geholfen, aus Bonn anzusprechen, zu erschließen. Nur dank dieser Fachleute sind wir überhaupt dazu gekommen, dass wir auch relativ rasch einen Prototypen erstellen konnten und jetzt soweit sind, dass wir auch mit den Fachämtern aufgestellt sind, um das Ganze umzusetzen. Denn da gehört ja noch viel mehr zu als nur ein hübsches Frontend. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Steigen wir doch einfach mal in die Diskussion und in die Gespräche ein. Wie gestaltet sich denn die Umsetzung auf kommunaler Ebene in NRW? Fangen wir mal an mit der fachlichen Umsetzung. Bianca, magst du was dazu sagen? Ja, also ich hatte ja eben schon so erwähnt, was so unser Prozess ist, also was wir machen, um das Ganze bei uns umsetzen zu können. Da haben wir zum einen natürlich die Arbeit dann mit den Fachämtern, die sehr viel Spaß macht, aber auch natürlich fordernd ist, weil wir da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen direkt einbinden möchten. Vor allem halt natürlich auch bei der Erstellung des Sollprozesses, aber halt auch eben um die Kolleginnen und Kollegen zu schulen und die halt eben fit zu machen in der digitalen Arbeitswelt. Und da gehört natürlich auch so ein Thema wie Support und Kommunikation dazu. Das sind essentielle Themen, kosten natürlich aber viel Zeit. Natürlich lohnt sich die Mühe enorm, aber das fängt jetzt gerade während Corona-Zeit natürlich auch damit an, wie bekommt man die Kolleginnen und Kollegen nochmal zusammen an einen Tisch, wenn man halt eben nicht zusammen sein kann vor Ort und mit denen zusammen auf einmal anfängt, WebEx-Veranstaltungen einzurichten, ne? Aber da lohnt sich die Mühe auf jeden Fall. Wir haben natürlich relativ viel zu betrachten. Es sind halt eben nicht nur 575 Dienstleistungsbündel, die wir betrachten müssen. Eigentlich ist es ja sehr viel mehr. Es sind so circa 270 Dienstleistungsbündel, die wir uns rausgesucht haben, damals mit Hilfe der KDN. Da hatten wir schön auf der Seite gespickelt, welche da für uns überhaupt relevant sein könnten und hatten da dann auch nochmal 3000 Einzelleistungen, also die hängen ja dann unter den Dienstleistungsbündeln nochmal herausgefunden, wo wir dann festgestellt haben, okay, da muss man sich wirklich konkret diese Leistung raussuchen und da die Definition raussuchen. Da hilft auch der KDN immer sehr gut. Da bin ich auch immer in Kontakt mit diversen Projektleitungen, um da nochmal so ein bisschen herauszufinden, wer oder was, um was es sich da eigentlich genau handelt, ne? Aber klar, man muss da natürlich viel zusammenarbeiten und viel kommunizieren, nicht nur bei uns intern mit den Mitarbeitenden, sondern halt auch eben mit Stellen wie dem KDN. Okay, da schließe ich gleich eine Frage an. Setzt ihr alle diese Leistungen selbst und eigenständig um oder macht ihr das tatsächlich zusammen mit den anderen Kommunen in NRW oder vielleicht sogar gesteuert über den KDN, der übrigens ein sehr tolles OZG-Tool hat? Da spicke ich auch ab und zu mal. Das ist echt schön sortiert. Es ist eine gute Mischung. Also wir sind bei einigen Umsetzungsprojekten dabei, also entweder meine beiden Kolleginnen oder ich. Aber wir haben natürlich auch Kollegen aus den Fachämtern, die bei den Digitalisierungslaboren, aber ich meine Umsetzungsprojekte der KDN dabei sind. Aber wir machen auch einige Sachen selber, weil man natürlich da auch ein Gefühl für bekommen möchte, gerade wenn wir kein eigenes Fachverfahren haben, dann schauen wir uns natürlich auch nochmal an, wie kann man denen da weiterhelfen, dann den Fachämtern. Okay, und wie sieht das technisch aus? Also ihr werdet es ja nicht nur fachlich planen, sondern auch technisch umsetzen. Macht ihr das auch gemeinsam oder hat da jeder was Eigenes? Weil es gibt ja gerade in NRW, es gibt ja sehr, sehr viele kommunale Rechenzentren oder Kreisrechenzentren und die großen Städte haben auch nochmal eigene IT-Infrastruktur. Stelle ich mir schwierig vor. Ist auch auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben zum einen, also wir arbeiten mit Form Solutions und unserem Serviceportal von der Rio IT, wo man auch schon ganz viel mit relativ wenig Aufwand selber bauen kann. Weil wir halt auch einfach da ein bisschen Fahrt auf die Straße bringen wollen, weil wir halt auch sagen, wir müssen halt auch irgendwie selber was entwickeln, um dann zum Beispiel auch gemeinsam mit der KDN dann da eine Weiterentwicklung zu finden oder so, ne? Aber es ist viel Arbeit und das findet dann nicht nur bei uns im OZG-Team statt, sondern wie gesagt auch bei den Fachverfahrensbetreuern, die dann halt die Absprachen mit den Verfahrensherstellern übernehmen. Und da kommt allerdings natürlich dann auch nochmal auch sehr guter Input von den von den Verfahrensherstellern selber. Wir machen so da so eine Mischlösung, ne? Also wir arbeiten sozusagen an mehreren Fronten, kann man sagen. Jetzt ist ja der OZG-Umsetzungskatalog, den wir alle kennen, der mal so schön orange-gelb war, digital geworden. Und jetzt, als es den nicht mehr als PDF gibt, unterliegt er ja wahnsinnig schneller Iteration. Wie geht ihr denn damit um? Ja, das ist uns auch aufgefallen. Ich hatte nämlich meinen ersten Abzug im Dezember 2019 gemacht und hatte dann im Sommer gar nicht schlecht geschaut, weil ich das einfach nochmal abgleichen wollte, wie es so aussieht. Und ja, wir werden das jetzt immer wieder inhaltlich für uns auf den Prüfstand stellen, weil es geht ja nicht nur darum, dass sich irgendwie die Struktur geändert hat. Also ich hatte halt gesehen, dass sich beim Dienstleistungsbündeln hatte sich ja das so ein bisschen verschoben. Das ist ja noch nicht mal das große Problem. Das hat ja im Prinzip dann nur, das ist ja nur dann die Reihenfolge sozusagen. Und das Problem war halt auch, dass viele Einzelleistungen dazugekommen sind. Und das hat halt unsere Ist-Aufnahme eigentlich hinfällig gemacht, weil das eigentlich ein alter Stand ist. Das ist schade. Wir haben uns aber damit jetzt auseinandergesetzt und haben gesagt, wir werden in den Umsetzungsprojekten, also wenn wir dann wirklich in einem Bereich sind, dann machen wir einfach nochmal eine Recherche und gucken wirklich auch ein bisschen weiter durch den Umsetzungskatalog und schauen, was könnte vielleicht da nochmal dazu gehören, also auch so dienstleistungsbündelmäßig und versuchen dann halt dann einen Stand zu bekommen, wie er dann in dem Moment gerade ist. Aber was man sich natürlich bewusst machen kann, so jetzt OZG-Leistungen lassen sich dann natürlich nie wirklich abschließen. Und es wird natürlich sowieso generell immer wieder Entwicklungen geben, zum Beispiel rechtlicher oder technischer Art, die andere Dinge hinfällig werden lassen. Und da muss man OZG auch einfach als Projekt zur Entwicklung von Online-Diensten verstehen, das auch unabhängig vom 31.12.22 weiterlaufen wird. Mhm. Gleich mal noch eine Frage, wie priorisiert ihr denn die Reihenfolge der Umsetzung? Priorisiert ihr nach Umsetzungskatalog oder tatsächlich nach, was wird gebraucht? Also es ist eine Mischung. Wir wollen das priorisieren nach den Prioritäten vom Bund in Abhängigkeit, aber auch mit unseren Fallzahlen, die wir haben und da, wo halt auch wirklich der meiste Bedarf ist. Ja, also es ist auch da müssen wir dann halt konkretes Vorgehen finden. Wir sind momentan, wie gesagt, ja noch in der Ist-Aufnahme drin, mittendrin. Deswegen lässt sich das halt noch nicht so priorisieren gerade, weil wir noch gar nicht wissen, wie viele Dienstleistungen haben wir überhaupt, die wir konkret umsetzen müssten. Aber wir werden halt auch nur eine gewisse Anzahl umsetzen können. Das heißt also, die Beantragung eines Atomkraftwerkes und die Verklappung von Sondermüll auf hoher See hat eher eine untergeordnete Priorität bei euch. Ja, leider. Die stehen beide im OZG-Katalog drin. Ich bin auch immer wieder begeistert. Ich habe auch gesehen, Anmeldung eines Zoos gibt es auch. Ja, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Okay, Clarisse, wie sieht das denn der KDN, beziehungsweise wie sieht es denn überhaupt NRW-weit aus? Wir machen das Ganze gemeinsam und zwar ist das auch eine Strategie der kommunalen Spitzenverbände. In Nordrhein-Westfalen auf der kommunalen Ebene haben wir die Besonderheit, dass die drei Spitzenverbände, also der Städtetag, der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft haben, in der sie einen Lenkungsausschuss haben. Das heißt, da sind von jedem Spitzenverband, also von jeder kommunalen Größenklasse letztendlich, RepräsentantInnen, die wirklich aus der kommunalen IT herauskommen und die sich auskennen vor Ort und die dann gemeinsam über diese ganze Struktur entscheiden. Und das Ganze ist auch in Zusammenarbeit mit dem Land gut verkettet, dadurch, dass wir in Nordrhein-Westfalen den IT-Kooperationsrat haben. Der IT-Kooperationsrat ist im E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen sogar festgeschrieben. Und das ist unser oberstes Landesgremium, das über IT-Fragen entscheidet. Das bedeutet, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen eine sehr strukturierte, legitimierte, vielleicht langsame, aber doch effiziente, weil sie zumindest etwas festlegt, Struktur haben. Und auf dieser Struktur bauen wir hinterher alles auf, und zwar sowohl die technische Architektur, natürlich in Anlehnung an die Vorgaben vom IT-Planungsrat, von der COSIT etc., aber auch die organisatorische Struktur. Und zwar haben wir im Kompetenzzentrum Digitalisierung im KDN, wo ich arbeite, eine Aufteilung auch nach OZG-Themenfeldern. diese Themenfelder, damit hat die Verwaltung ja zunächst gefremdelt, teilweise zumindest, weil das war ja gar nicht der Zuschnitt von den Ressorts, Ministerien, Ämtern, sondern das war ja lebenslagenorientiert oder geschäftslagenorientiert. Das ist ja auch das Schöne am OZG. Die zwei Seiten der Medaille, das heißt die Kundensicht und die innere Sicht, werden ja hier zusammengebracht. Und diese Schnittstelle besteht ja gerade in den Themenfeldern. Von daher finde ich es auch eine richtige Entscheidung, dass die kommunale Familie für sich gesagt hat, wir arbeiten jetzt mit den Themenfeldern und bringen das irgendwie mit unseren internen Zuständigkeiten übereinander. Und darüber hinaus arbeiten wir auch über die lokale Verteilung arbeitsteilig. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt über 150 Umsetzungsprojekte definiert. Mhm. Das deckt alles ab, was bei den Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Vollzug liegt. Das heißt, egal ob das jetzt durch Bundesrecht oder durch Landesrecht oder durch kommunale Satzungen bestimmt ist, wenn die Kommunen es machen, dann machen wir daraus ein OZG-Projekt. Also 150 Projekte verteilt über 427 Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt steht ja nicht alles im OZG drin, was die Kommunen so machen. Also denke ich mal an so einfache Sachen, kleinere Kommunen vermieten vielleicht mal eine Schubkarre oder den Anschlag am Gemeindeboard, wo man ein Plakat aufhängt und ähnliches. Berücksichtigt ihr das auch mit oder lasst ihr das die Kommunen selber machen, weil das ist ja Ortsrecht? Dazu machen wir jetzt zwar kein zentrales Projekt, aber konzeptionell ist das bei uns mit berücksichtigt. Dazu zwei Aspekte, ein fachlicher und ein technischer. Der fachliche Aspekt ist, die Leistung zu katalogisieren. Dieser Leistungskatalog Leica ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie ITIL für die Verwaltung. Wir denken endlich mal serviceorientiert in Leistungen, Services. Und diese Services haben einen Lebenszyklus. Bianca hat das gerade schon schön illustriert. Das heißt dann auch oft, dass man Listen, die man mühsam zusammengeschrieben hat, nochmal neu durchgehen muss. Wir haben das jetzt dadurch ja in Nordrhein-Westfalen gelöst, dass wir die offene Datenbank haben, also Excel goodbye. Und wenn ein neuer Service irgendwo aufkommt, dann haben wir einen Weg, um diesen Service an unsere Landesredaktion zu melden, die sie wiederum an die Bundesredaktion meldet. Und dann warten wir und irgendwann wird zurückgemeldet, jawohl, hat die Leica-ID und so und so. Das ist der fachliche Aspekt davon. Ist alles sehr hierarchisch, klingt vielleicht auch noch sehr steif, aber ist zumindest ein konzeptioneller Weg. Und der hat sich auch schon das ein oder andere Mal bewährt. Das heißt, ihr tragt dazu bei, dass der Leica immer vollständiger wird? Ja. Der Leica ist nämlich entgegen zu dem, was viele denken, nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern das ist ein lebendiger Leistungskatalog. Und wer kann den zum Leben bringen, wenn nicht wir, die Kommunen? Denn wir machen ja die meiste Arbeit in der Verwaltung. Dann gibt es noch einen technischen Aspekt. Und zwar ist das unsere offene Infrastruktur. Wir entwickeln aktuell das Kommunalportal NRW als einen offenen Universal-Connector, wo alle mitentwickeln können. Das heißt, wenn irgendeine Kommune jetzt einen Schubkarrenverleih hat, dann kann sie gerne ihren Online-Dienst Schubkarrenverleih entwickeln und auf dem Kommunalportal bereitstellen. Und wie läuft das technisch ab? Das läuft dann über Form Solution oder habt ihr da eine andere technische Umsetzung? Das kann über Form Solutions laufen. Das kann aber auch über alle anderen Lösungen laufen, solange die Standards erfüllen und somit kompatibel sind mit unserem Portal-Ökosystem. Ah, okay. Sie habt also einen. Okay, gut. Sven, jetzt haben wir von dir schon die ganze Zeit noch nicht viel gehört. Wie sieht denn die technische Infrastruktur auf der kommunalen Ebene aus? Ja, die Kommunen sind ja in der Infrastruktur sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Da gibt es natürlich einerseits die Größe der Kommunen, die ja noch entsprechende Finanzkraft mit sich bringt oder halt nicht mit sich bringt. Und auf der anderen Seite gibt es auch weitere oder unterschiedliche Betriebsformen. Also es gibt halt die Möglichkeit, dass man einen eigenen RZ-Betrieb hat, dass man das also selber managt. Eine Mischform vielleicht, eben, dass man auch weitere Dienstleister mit involviert. So machen wir das. Aber es gibt eben auch Kommunen, die hängen an einem RZ-Dienstleister. Das sind ja meistens so die Flächenkommunen, die dann die Leistungen abnehmen, die ein Verbandsrechenzentrum eben anbietet. Und da hat man eben auch relativ wenig Einfluss darauf, sondern man muss eben die Leistung nehmen, die einem dann auch angeboten wird. Und die Situation ist halt so, dass die personelle und die finanziellen Ressourcen für die Entwicklung und Beschaffung also sehr, sehr unterschiedlich sind. Und man im Ergebnis sagen muss, dass es also nicht die eine Kommune gibt, sondern dass es eben auch eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Kommunen gibt in den Betriebsformen. Also vielleicht noch von den Budgets her muss man mal schauen. Also die Budgets selber sind ja über die letzten Jahre auch weitestgehend ja runtergespart worden, muss man ja fast sagen. Wir haben also da auch einen erheblichen Aufholbedarf in der IT, also von der Arbeitsplatzausstattung eben bis hin zu der IT-Sicherheit. Und jetzt kommt OZG als ja, großer Prozess oder als ein Projekt kann man das ja nicht nennen. Bianca hat das ja vorhin auch schon gesagt. Aber als Prozess eben auch noch hinzu. Also im Moment kommen wirklich alle Dinge gleichzeitig in der Corona-Phase ja auch noch mit den Bedarfen. Und das führt natürlich auch an der einen oder anderen Stelle zu deutlichen Überforderungen auch der Leistungsfähigkeit. Und vielleicht muss man auch nochmal dazu sagen, dass ja die föderalen Ebenen, Bund und der Länder, eben die Gesetzgebungskompetenzen haben und auch in der Regel über die Finanzen haben, aber dass ausgerechnet diejenigen, die ja in der Umsetzung sind, wie wir als Kommunen, hingegen relativ wenig bis kaum Einfluss auf Gesetzgebung haben und auch eben nicht über die erforderlichen Finanzmittel. Gerade eben die Stärkungspaktkommunen kommen da auch ins Hintertreffen oder es besteht die Gefahr, dass da ein Hintertreffen entsteht oder die Leistungen auch entsprechend nicht bis zum Jahresende 2022 umgesetzt werden können. Also das muss man kritisch sehen. Mhm. Hast du eine Idee, wie sowas aufgefangen werden könnte? Ist schwierig zu sagen. Also es ist, ich glaube, wir brauchen noch mehr den Schulterschluss von Bund, Länder und Kommunen, auch was die Umsetzung angeht. Ich glaube, da sind wir ja mit der KDN auch in NRW in sehr guten Händen auch da unterwegs, auch in der Fläche zu wirken, weil es macht ja keinen Sinn, dass diejenigen, die finanzkräftig sind oder diejenigen, die Ressourcen haben, voranpreschen und dann eben dann diese Flächendeckung nicht umsetzbar ist. Ich glaube, dass wir über den KDN grundsätzlich da schon auf dem richtigen Weg sind, die Bedarfe und die wir haben an Ressourcen auch zu bündeln und dann auch zu verteilen. Aber das müssen wir uns nochmal im Detail anschauen. Also wir sind ja da auch noch relativ am Anfang unterwegs. Also die Frage ist halt, gibt es Fördermittel? Ja, das ist ja schon beantwortet worden. Aber wie wirkt das dann weiter? Also wie kriegen wir das dann auf die kommunale Ebene runtergebrochen? Mhm. Clarisse, vielleicht kannst du noch mal was erzählen, was denn alles schon so vorhanden ist in NRW? Wir haben vor allem ein Architekturbild auf der einen Seite und wir haben diese Projektorganisation auf der anderen Seite. Und das alles ist öffentlich zugänglich. Ich denke, das ist auch ein ganz großer Fund. Wenn wir so viele Leute, wir haben 17 Millionen Einwohner, das ist mehr als doppelt so viel wie die Schweiz in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir die alle bedienen wollen, dann müssen wir hier kommunizieren und auch dieser Podcast ist ja ein Kanal dafür. Und wir versuchen tagesaktuell unsere Daten so bereitzustellen und so aufzubereiten, unsere Projektdaten, unsere Leistungsdaten, unsere Lösungsdaten, dass wirklich alle die Informationen direkt kriegen, die sie auch brauchen, aus ihrer jeweiligen Rolle heraus. Und was die Architektur betrifft, die schon da ist, haben wir ein Komponentenschaubild, was auch sehr ähnlich auf Ebene des IT-Planungsrates vorhanden ist. Da haben wir als erstes das, was im OZG auch drin steht, und zwar den Portalverbund und das Nutzerkonto. Unser Nutzerkonto heißt Servicekonto NRW. Und unser Portalverbund in Nordrhein-Westfalen, der funktioniert mit der Verwaltungssuchmaschine. Daneben haben wir eine Bezahlkomponente. Im KDN setzen wir auf die gemeinsame Entwicklung von Bund und Ländern, IPWL. Wir haben eine Datenaustauschplattform, das ist das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis DVDV mit seiner nordrhein-westfälischen Instanz Data Clearing bei zwei unserer Mitglieder, KRZN und CITEC Münster. Und es gibt weitere Komponenten, wie zum Beispiel das Unternehmenskonto mit Elster, was demnächst kommt. Wir haben die Formularserver, die schon angesprochen wurden. Weitere Dinge sind Chatbots, Terminverwaltung, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dadurch, dass unsere Architektur im Grund modular ist, kann man sie auch immer weiter ausbauen. Das klingt ja, als ob ihr schon ziemlich komplett werdet mit dem Thema OZG. Sven, gibt es Erfahrung? Ist das OZG für Kommunen machbar oder braucht ihr noch mehr Unterstützung? Ist es zeitlich überhaupt im Rahmen bis Ende 2022? Also das glaube ich nicht. Also dass wir es bis Ende 2022 schaffen, ist ja schon auch von Bianca dargestellt worden. Also von den Leistungen her, auch von den Änderungen, die noch nachkommen. Also ich glaube nicht, dass man das vollständig bis dahin abgeschlossen hat. Das glaube ich nicht. Aber man muss das Ganze eben als auch Prozess sehen und darauf hinarbeiten. Ich glaube, man braucht ja auch eine Zielmarke, wo man sagt, naja, wir müssen eben da auch auch dir das beschleunigen, den gesamten Prozess, um eben auch entsprechend gute Bürgerservices anbieten zu können und auch da die Mehrwerte zu generieren. Auf der einen Seite eben das einfach nutzbar zu haben für die Bürgerinnen und Bürger. Und dann vielleicht auch für die Unternehmen, wenn das dahin weitergehend ausgebaut wird. Aber die Frage ist auch gerade innerhalb der Verwaltung. Wir sind ja auch in starken Prozessveränderungen unterwegs und das dauert auch seine Zeit. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, generell, dass Kommunen ja das bei OZG das Entwicklungsrisiko hauptsächlich alleine tragen. Also wir sind ja diejenigen, die es dann ja in die Fachämter reinbringen müssen, also praktisch prozessual auf die Sachbearbeiterebene, auf die Antragsebene eben dann auch runterbrechen. Und wir haben ein Entwicklungsrisiko, was bedeutet, dass diejenigen, die jetzt einsteigen, und wenn man es jetzt alleine erstmal auch umsetzt und auch da voranprescht, dass man da eventuell auch eine kurze Nutzungsdauer hat. Das ist so eine Abwägungsfrage, die wir uns auch immer wieder stellen, weil zwischenzeitlich natürlich auch Dynamik reinkommt und auch Zentrallösungen entwickelt werden, auch vielleicht in anderen Bundesländern entwickelt werden, die man vielleicht auch mitnutzen kann. Und auch die Frage ist, wie entwickelt sich das Kommunalportal insgesamt weiter? Da gibt es ja auch noch Richtungsentscheidungen, auch jüngere Richtungsentscheidungen, die sehr spannend sind. Die Frage auch Richtung Portalverbund. Und ja, wir stellen uns da schon die Frage, inwieweit die heutigen Entwicklungen wirklich auch anschlussfähig sind, inwieweit das dann auch interoperabel dann von Kommune zu Kommune nutzbar ist. Also so Lebenslagenprinzip Umzug, ich ziehe von Bayern nach Nordrhein-Westfalen beispielsweise, funktioniert das? Und ich hoffe das sehr, also dass das gelingt und dass die Anstrengungen darauf laufen, weil ansonsten fürchte ich, dass wir mit hohen Finanzaufwänden in Deutschland ein System aufbauen, was relativ wenig nachhaltig ist. Und das darf natürlich nicht passieren. Ein Entwicklungsrisiko, was wir aber auch haben, ist die Schnittstellenintegration. Wenn überhaupt eine Schnittstelle vorhanden ist, die wir für interoperable Systeme benötigen. Also es ist schon so, dass die Bereitschaft der Dienstleister da ist, auf jeden Fall was zu machen, aber dass die Umsetzung in der Phase, in der wir uns jetzt bewegen, immer noch sehr zeitaufwendig ist und dass wir eher so fast Manufakturcharakter haben. Also es gibt einen hohen Koordinationsbedarf der Dienstleister auch untereinander. Also wie interpretiere ich jetzt Schnittstellen und wie baue ich das in die Systeme mit ein? Das sind jetzt, ich denke mal, auch vielfach Erstinvestitionen, die wir dort tätigen. Ich hoffe, dass das über den Zeitraum dann noch einfacher wird und auch schneller wird. Aber das wirkt sich natürlich terminlich aus. Und ja, wir müssen halt schauen, dass ein interoperabler Systembetrieb läuft und wir müssen das personell orchestrieren, wir müssen das mit den Dienstleistern orchestrieren und wir haben eben auch so Themen noch, die jetzt auch noch mit reinkommen. Also wir haben zum Beispiel einen Aspekt Service Level Agreement auf der Systemebene, der vielfach in vielen Kommunen überwiegend, glaube ich, im Moment noch auf 8,5 läuft und eben nicht auf 24,7, also die ganze Woche über. Es hat die Frage, wie geht man mit dem Live-Betriebsmonitoring um, mit den Erreichbarkeitszeiten, wenn Störungen auftreten. Wie gehen wir mit dem System um? Sind die wirklich skalierbar? Wie gehen wir in größeren Störlagen damit um? Haben wir die Möglichkeiten, auf einen Live-Backup zu gehen oder auf ein Live-System zu wechseln? Haben wir da einen Single Point of Failure vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Und das spoilere ich jetzt mal nicht, wenn wir sagen, ja, den gibt es definitiv und den, da muss auf jeden Fall, der muss behoben werden. Und ich glaube aber auch, und das müssen wir, glaube ich, in der Darstellung in Richtung Länder und Bund aber auch noch weiter kommunizieren, ist, dass wir da in den wenigsten Fällen die Entwicklerrolle haben. Also wir sind in einem Rollenmodell, OZG-Rollenmodell, auf der Umsetzungsebene ja eher auch Kunde und wir sind angewiesen eben auf gute Produktlösungen, auf die wir zugreifen können und die wir auch schnell integrieren können und die wir dann auch in den Fachbereichen auch schnell ausrollen können. Also wir können jetzt hier nicht hingehen und Entwicklungsarbeit leisten. Das sind wir jetzt auch nicht mehr in der Lage zu. Und wir sind jetzt auch nicht keine kleine Kommune, aber wir haben keine personellen Ressourcen und keine Kapazitäten, befeuern oder mit zu beschleunigen an der Stelle. Das heißt, so ein Low-Code- oder No-Code-Ansatz, wo sich Sachbearbeiter schnell ihren eigenen Fachdienst zusammenklöppeln und eigenen Online-Dienst zusammenklöppeln, ist eher unrealistisch. Es ist in den ein oder anderen Fällen ist das möglich. Das haben wir auch realisieren können im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitsamtes mit der Anwendung COFDI, die von den Kolleginnen und Kollegen mit der Low-Code-Anwendung Intrex und Form Solutions in sehr kurzer Zeit realisiert werden konnte. Das war möglich gewesen, das zu machen, aber das sind natürlich auch bei allem Engagement, haben wir auch gesehen, dass es auch Grenzen hat. Auch das muss ja auch weiter betrieben werden. Das können wir nicht für viele Leistungen machen. Wir können das für dringende Bedarfe, sind wir jetzt in der Lage, das zu tun. Und das Team macht das auch sehr engagiert, das umzusetzen. Aber das können wir nicht im Bereich OZG als Standard setzen. Das funktioniert einfach nicht. Und das heißt, es wäre so ein Ansatz, gerade jetzt Corona-Lage, um da schnell mal was innerhalb von ein, zwei Wochen auf die Beine zu stellen und dann damit zu arbeiten zu können. Ja, genau. Also das kriegt man hin. Also wir haben ja auch gesehen, der Aufwand in der Digitalisierung ist ja gerade eben auch, wie gehe ich mit organisatorischen Prozessen um, wie passe ich das an? Ich arbeite natürlich digital anders, als ich das analog gewohnt bin. Das hat natürlich auch sehr viel mit Veränderungsmanagement und Veränderungsbereitschaft in den Fachbereichen zu tun, die sich dann ja auch in sehr kurzer Zeit dann ja auch komplett umstellen müssen. Also einerseits mit den Tools dann zu arbeiten, auf der anderen Seite auch die Arbeit dann an der Stelle umzustellen. Also das ist ja nicht nur eine Technikbetrachtung irgendwo, sondern das ist ja vor allen Dingen auch eben, wir müssen da die Kolleginnen und Kollegen, die Menschen, die bei uns arbeiten, dann auch mitnehmen und qualifizieren und damit das dann auch gelingt. Also einfach nur ein System hinsetzen und sagen, ja, jetzt arbeitet mit damit, das wird nicht funktionieren. Das hat, glaube ich, in der IT noch nie richtig gut funktioniert. Wie sind da eure Erfahrungen jetzt ganz speziell in Bonn? Also machen die Sachbearbeiter mit oder sagen die, gehen wir weg mit dem neuen modernen Zeug? Ja, es ist ganz interessant. Es ist ganz interessant, das ist ja so ein massiver Wechsel eigentlich auch in den letzten Jahren. Also es wird mittlerweile erwartet, dass wir uns auch modern aufstellen, dass wir moderne Werkzeuge anbieten, dass wir digitale Werkzeuge anbieten. Also die Anforderungen, haben wir in der Corona-Krise gesehen, aus den Fachbereichen, war immens hoch gewesen. Ob das Coworking-Tools sind, ob das Co-Creation ist, ob das Videokonferenzsysteme sind. Also es wird ja heute erwartet. Das war vor, sag ich mal, kurzer Zeit eigentlich noch, vor 2 Jahren oder vielleicht 3 Jahren noch komplett anders gewesen. Wir mussten dort regelrecht E-Government verkaufen oder innerhalb der Verwaltung auch so eine Art Vertrieb aufsetzen, damit das dann passiert. Und das hat sich wirklich massiv geändert. Um das Ganze zu unterstützen, Bianca, Digitallabore auf Bundesebene, die erarbeiten ja schon so fertige Prozesse, die man quasi nur noch aus dem Schublade rausnimmt und umsetzt in Online-Dienste oder überhaupt in komplette Prozesse. Wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, ich war bei einem Digitalisierungslabor zu Gast gewesen. Da war jetzt schlussendlich das Problem gewesen, dass da auch die Projektleitung mehrfach gewechselt hatte, was das dann halt natürlich ein bisschen schwierig gemacht hatte, um dann halt auch in Kontakt zu bleiben. Andererseits waren es zwar schöne Lösungen, die als Click-Dummy sehr, sehr, sehr schön aussahen. Schlussendlich sitzt man aber als Kommune dann da und fragt sich, wie man das jetzt wirklich eingebunden bekommt. Also wie sind die Schnittstellen mitgedacht? Und das war zu dem Zeitpunkt damals noch nicht wirklich mitgedacht worden. Und dementsprechend hielt sich dann meine Begeisterung wirklich in Grenzen. Ich habe noch das Thema, was ja eigentlich aus den Digitallaboren dann hinten ausfallen soll. Das überall verbreitete und momentan gähnen die Leute auch, wenn sie das Thema hören, nicht nur OZG, sondern EVA. Das einer für alle, einer für viele Prinzip. Sven, wie geht ihr denn damit um? Ich finde das Prinzip erstmal gut. Und ich finde das auch von einem Ansatz her so, wie das wie das praktisch in der Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Kommunen auch ausgerollt werden soll oder wie es konzeptioniert werden soll, auch grundsätzlich sinnvoll. Ich denke, wir müssen aber erstmal schauen, wie auch die unsere Rolle als städtische IT da ist, also insbesondere in dem Kontext IT-Dienstleister, also herstellerseitig auch, und wie wir da auch einwirken können. Also ich sag mal, wenn der Bund eben Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung den Kommunen übergibt, dann müsste der Bund eigentlich auch diese Online-Leistungen wesentlich mehr unterstützen. Also da hätte man, glaube ich, also aus den Erfahrungen, die wir bei IKFZ ja leidvoll wir alle lernen mussten, nochmal einfach den Aspekt nochmal mitnehmen müssen. Das ist ja im Moment in der reinen Umsetzungsebene wieder bei den Kommunen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir diese Leistung dann in die Umsetzung reinbekommen. Das sind jetzt da in der Regel eben noch Individualbeauftragungen, die wir haben. Und wir müssen dort noch verstärkt reingehen, wie Nachnutzungsmodelle über die Länder hinweg und eben auch der Open-Source-Einsatz geregelt werden kann. Da sind wir als Kommune alleine nicht in der Lage und ich glaube, dass wir da auch noch am Anfang stehen. Generell Open-Source, weil das ist natürlich für mich ein Triggerwort, Open-Source. Wie sieht's da aus? Ist das auch eure bevorzugte Art und Weise, Software einzusetzen oder nehmt ihr was ihr am Markt so bekommt? Also wir schauen schon verstärkt nach Open-Source, also beziehungsweise wir gehen in den Ausschreibungen schon davon aus, dass wir das in den Vergabekriterien hochgewichtet haben. Wir merken natürlich nur, dass wir in vielen Bereichen in der kommunalen Anbieterlandschaft relativ wenig Open Source noch haben. Also es wird natürlich so definitiv kein Meldewesen als Open Source geben oder Standesamtswesen, aber wir haben natürlich auch viele Produkte jetzt schon im Einsatz, wie zum Beispiel Big Blue Button oder Jitsi, ein Terminfinder, Noodle beispielsweise, sind halt so Tools, die wir auch gerne nutzen und die wir auch gerne weiter ausbauen wollen. Und ich glaube, dass der Open Source Ansatz auch richtig ist, das eben auf breitere Füße zu stellen, Und eben auch zu sagen, naja, also wir sind als Behörden auch oder als diejenigen, die es dann auch nutzen, nachvollziehbar, wie verarbeiten wir Daten, wie halten wir Daten und wie gehen wir mit den Informationen dann auch um. Also das wird ein Stück weit dann auch transparenter, wie unsere Verarbeitungsprozesse sind. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, auch Innovationen schneller einlaufen zu lassen, als es vielleicht in der praktischen Lizenzmodellen noch aktuell der Fall ist. Ich glaube, dass der Markt, der ja relativ abgeschottet ist, wir haben ja schon eine sehr starke Konsolidierung der IT-Hersteller in Deutschland mit auch den diversen Auswirkungen. Ich sag mal beispielsweise mal so ein Feld dritte Geschlecht einführen. Das dauert dann auch dann mal, ich weiß nicht wie viele Jahre, jetzt anderthalb Jahre hat es gedauert, bis es dann mal eingeführt worden ist. Das geht dann halt einfach nicht. Also da muss eine Software innovativer und werden und eben auch auf die Bedürfnisse schneller eingehen können. Und da hoffe ich mir schon viel von, wenn man das in diese Richtung weiter betreibt. Gerade beim dritten Geschlecht kann ich das Ganze ein klein wenig entschärfen und sagen, warum das so lange gedauert hat, weil in der Software ist das ja relativ schnell eingebaut, aber die ganzen Standards und Schnittstellen, die gesprochen werden, die verstehen das dann noch lange nicht. Und das ist, glaube ich, die Problematik hinter dem ganzen Thema. Also das zieht immer einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Also die IT-Landschaft oder sag mal so, die öffentliche IT-Landschaft ist inzwischen so komplex, dass so schnelle Änderungen, wie sie für eine Internetanwendung sich eigentlich gehören würde, gar nicht so einfach machbar ist. Aber jetzt habe ich vorhin eine Frage vergessen und jetzt versuche ich. Ja, mal, nein. Ja, bitte. Ja, ist natürlich die Frage, wie ist es gecodet, ne? Also das ist immer so die Frage. Also wenn das wirklich riesige Aufwände nach sich bringt, dann an der Stelle schon eine Veränderung herbeizuführen, dann wird es schwierig, ne? Aber naja. Ja, ich denke, wir werden da besser, weil gerade das Thema FIM ist auch eins, wo ich große Hoffnungen reinsetze, wo genau solche Dinge sinnvoller und gleich Ende zu Ende mitgedacht werden. Wenn die Gesetzgebung dann auch noch digital ist, dann können wir solche Sachen auch in Software besser darstellen, egal ob Open Source oder Closed Source. Ich denke, das würde dann auch schneller gehen. Darf ich meinen Traum sagen? Und zwar träume ich davon. Wir haben ja bei FIM drei Bausteine: Leistungsbeschreibung, Datenfelder und Prozesse. Für die Leistungsbeschreibung haben wir bereits ein komplett durchgängiges Ökosystem. Wenn die Bundesredaktion irgendwas einstellt, dann kriegt das automatisch die Landesredaktion und dann kriegen wir das automatisch in unsere offene Datenbank ozgkdn.de und automatisch geht das auch in die Content-Management-Systeme der Kommunen und ist auf den Webseiten, ist im Internet. Das heißt, an einer Stelle wird es aktualisiert und auf sämtlichen 11.000 kommunalen Websites ist es automatisch aktuell. Das Gleiche träume ich auch von für die Datenfelder. Wenn wir x Datenfeld-Repositories haben mit einer Bundesredaktion für Leistungen nach Bundesrecht und dann in der Landesredaktion noch die Leistungen nach Landesrecht ergänzt oder verändert werden und dann von dort aus einem zentralen X-Datenfeld-Repository, was wir ja bereits haben, ne, das macht für Nordrhein-Westfalen, macht das Niedersachsen. Und dann über eine Schnittstelle wird das Ganze gepasst in die ganzen No-Code-Formular-Management-Systeme, die Open-Source sind. Das wäre mein Traum. Und als drittes packen wir dann die Prozesse an mit der gleichen Methode. Das ist ein hervorragender Traum, den träume ich mit. Dem kann ich auch sehr, sehr viel finden. Aber jetzt komme ich endlich zu meiner Frage, die ich vorhin vergessen habe. Und zwar das EFA-Prinzip. Es wird ja zentrale Umsetzungen geben für Online-Leistungen, die auch quasi fertige Software sind. Also nicht nur quasi fertige Software sind, die fertige Software sind. Die dann auf Bundesebene verteilt an die Länder werden und dann in den Ländern umgesetzt werden. Natürlich haben die Länder keine Pflicht, das einzusetzen. Wie geht ihr denn damit um? Weil da passiert ja gerade ganz, ganz viel und wenn ich es richtig sehe, ist eure Umsetzung des OZG erstmal unabhängig davon, was in den ganzen Themenfeldern passiert mit den EFA-Leistungen. Oder habe ich das falsch verstanden? Möchtest du erstmal Bonn fragen oder erstmal aus der Perspektive des KDN? Wer möchte, kann gerne antworten. Also ich denke, das geht an beide. Also wir arbeiten gerne und intensiv mit allen Ebenen zusammen. Und in Nordrhein-Westfalen gilt auch die Regel, wenn irgendwo ein Dienst besteht, dann wird er nicht ein zweites Mal bezahlt, zumindest nicht mit Landesmitteln. Das gilt sowohl für Lösungen, die schon auf der kommunalen Welt vorhanden sind, und das ist ja ganz viel, das war schon, bevor das OZG losging, für 20% aller Leistungen hatten wir schon Lösungen für 20%, aber das gilt natürlich genauso in die andere Richtung für die EFA-Leistungen. Und gleichzeitig sind wir natürlich froh, dass wir mit wichtigen Projekten da auch mitspielen und selbst auch EFA-Leistungen anbieten. Also wir nutzen das, was jetzt im Moment da ist, was einfach verfügbar ist. Also es ist ja jetzt gerade, wir können uns ja vor lauter Arbeit jetzt auch nicht beschweren, dass wir da jetzt irgendwo sagen, naja, wir stellen was hinten an. Also das, was jetzt im Moment gerade greifbar ist, das versuchen wir auch umzusetzen. Ich glaube, ich finde den Ansatz, dass man keine Doppelentwicklung finanziert, dass man sehr stark auf diese Standardisierung setzt, absolut notwendig. Und man muss das auch weiter nach vorne stellen, dass man sagt, naja, also wir diskutieren jetzt auch nicht mehr über die dritt-, viert- oder fünft Lösung, sondern wir wollen jetzt hier eben Standards haben. Und wir wollen das eben auch in die Nachnutzung reinbringen. Weil nochmal, es ist ja nicht so, dass wir einerseits einen Zeitaspekt haben, sondern wir haben ja insbesondere auch die Finanzressourcen und die auch begrenzten Mittel. Die Frage ist ja eben auch, es gibt natürlich eine Unterstützungsleistung dankenswerterweise, aber wir haben ja trotzdem Kostenaufwände immer noch auf der kommunalen Ebene, die wir ja auch bereit sind zu leisten, aber wir wollen auch da einigermaßen Sicherheit haben, dass wir das die nächsten 3 bis 5 Jahre auch erstmal gut einsetzen können und dass wir das auch, ne, das, was wir jetzt ausgeben, dass es dann eben auch wirtschaftlich ist und dass es dem auch nutzbar ist. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Und wir würden uns da schon noch ein bisschen mehr Verbindlichkeit wünschen in die Richtung. Vielleicht eben auch durch Ausführungsbestimmungen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt formell dann nochmal regeln könnte. Aber dass wir keine ewige Diskussion drum haben, wie wir es beim neuen Personalausweis ja über 18, 19 Jahre gehabt haben, wo ja die Verbindlichkeit komplett gefehlt hat. Das darf uns jetzt hier bei OZG in der Form nicht nochmal passieren. Aber ich sehe natürlich schon, und das ist ja auch das, was man ja auch merkt, wo es ja jetzt auch schon knirscht und knarzt ist, gerade auf der Dienstleistersicht. Es geht hier auch ganz klar um Geschäftsmodelle, die im Hintergrund natürlich auch irgendwo ja mehr oder weniger gefährdet sind oder wo man die Gefahr sieht, dass man da nicht mehr zum Zug kommt, wenn man sich auf eine Leistung festgelegt hat. Also versucht natürlich jeder jetzt seine Fahne dann ins Feld reinzustecken und zu sagen, ich möchte das jetzt für mich reklamieren. Und das wird auch noch sehr interessant werden, wie sich das in den nächsten Monaten oder Jahren weiterentwickelt. Also ich beschäftige mich ja auch schon seit Anfang an mit dem Thema OZG und ich habe eine große Befürchtung, was das OZG angeht. Also es wird zwar bundesweit auch zentrale Umsetzungen geben, aber es wird wieder so sein, dass jedes Bundesland, wenn es ganz schlimm kommt, sogar jede Kommune hier wieder eigene Lösungen bastelt. Wir hier wieder einen riesen Zoo an unterschiedlichen Umsetzungen, Lösungen haben, wo sich der Nutzer, ich sage jetzt bewusst Nutzer, weil es gibt ja nicht nur Bürger, sondern auch Unternehmen, wo sich der Nutzer in dem einen Ort die gleiche Leistung anders ausschaut als im Nachbarort. Und das sehe ich hier als große Gefahr, weil hier wieder jeder unkoordiniert Dinge tut und mehrfach umsetzt. Und das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte, als die Umsetzung zum OZG angefangen haben, gab es kaum Markterkundungen. Was gibt's denn schon? Was kann man vielleicht weiterentwickeln? Weil es gibt ja ganz viel in Deutschland. In Deutschland hat ja nicht vor 3 Jahren die Digitalisierung erfunden, sondern es gibt ja schon jede Menge Lösungen, bundesweite Lösungen, Lösungen, die bundesweit im Einsatz sind, Lösungen, die vielleicht nur regional im Einsatz sind. Da gibt es ja einen riesen Haufen. Und das kritisiere ich sehr, sehr stark an der ganzen OZG-Umsetzung. Ja, es ist vielleicht natürlich auch das Thema so, wir haben die Digitallabors auf der einen Seite und wie kriegen wir das dann auf die Umsetzungsebene hin? Also man muss da schon auch eine Umsetzungsroadmap haben, also das muss auch ineinander greifen, das Ganze, oder sollte auf jeden Fall ineinander greifen. Und ich glaube, man muss natürlich auch sehen, dass es da auch unterschiedliche Interessenslagen gibt. Nochmal, also ne, es gibt die Interessenslagen auf Länderseite, es gibt eine Interessenslagen von IT-Herstellern oder Dienstleistern und wir haben natürlich auch eine eigene Interessenslage als Kommune, also da prallt natürlich auch viel aufeinander. Ich glaube, man muss auch nochmal deutlich machen, dass OZG nicht das eine harmonische Gesamtprojekt oder Prozess ist, den es da gibt, wo alle sagen, wir ziehen jetzt an einem Strang. Ich glaube, das gehört auch dazu, zu sagen, naja, es gibt halt diese Interessenslagen und die können dann auch mal wirklich auch gegensätzlich sein und das eine oder andere auch mal behindern oder verhindern oder in die Länge ziehen. Gerade was das Thema Standardisierung von Schnittstellen angeht, bis man sich da auch mal geeinigt hat. Ich meine, da für ein Verfahren, das wird dann schon schwierig, so als kommunaler Sicht, also aus der städtischen IT raus, dann auch auszuhalten, zu sagen, naja, also ist ganz schön, dass man jetzt darüber spricht, aber das ist jetzt nicht unser Job an der Stelle, das zu koordinieren und das dann auch zu moderieren oder geschweige denn auch einen einzelnen Standard deutschlandweit dann im Rahmen von OZG dann auch umzusetzen. Dazu sind wir erstmal personell nicht aufgestellt und dann sind wir auch nicht bereit, diesen Prozess dann auch alleine mit zu begleiten. Also ich glaube, da braucht man auch auf der Länderseite nochmal einiges. Ja, ist man jetzt auch das Thema Servicekonten im Ausbau, also wie viele Servicekonten wird es in Deutschland geben? Wird das wirklich alles gut auch untereinander nutzbar sein? Wie viel Zeit ist da schon ins Land gegangen? Und wir haben jetzt noch kein Unternehmenskonto, was wir jetzt für Gewerbeleistungen richtig gut nutzen können. Also da sieht man so ganz ruckelfrei läuft es noch nicht. Und ich glaube, da diesen Problem, dann müsste man sich nochmal stellen. Also da möchte ich auch kurz noch einhaken, weil wir wollen ja möglichst schnell weiterkommen mit Diensten. Wir wollen ja auch nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch den Mitarbeitenden eine Möglichkeit bieten, jetzt gerade während auch der Corona-Zeit in die digitale Welt oder auch die Anträge in die digitale Welt zu übermitteln. Und mir ist es dann doch wichtig, dass man dann sagt, okay, vielleicht bauen wir jetzt noch nicht den perfekten Online-Dienst. Der hat bestimmt noch seine Macken. Nur wir haben, Hauptsache, wir haben schon mal irgendetwas den Kolleginnen und Kollegen geboten, um halt ja bisschen Geschwindigkeit zu bekommen. Clarisse, du hast den Daumen gehoben. Du schließt dich also dem an. Absolut, diese agile Arbeitsweise, dass man einfach schon mal was an Nutzen bringt, das halte ich für ganz essentiell, dass man auch von einem OZG-Bündel erstmal nur eine Leica realisiert und dann die anderen schubweise hinterher, dass man noch nicht alle Fallkonstellationen abgedeckt hat. Da braucht man sich auch wirklich nicht im Perfektionismus zu verzetteln, sondern raus damit. Mhm. Super, einfach raus damit. Das ist ein gutes, ich will jetzt nicht sagen Abschlusswort, weil ich weiß nicht, ob wir noch was vergessen haben bei der ganzen Geschichte, weil ihr macht in NRW sehr viel, ihr macht in Bonn sehr viel. Ich denke, ihr seid in meinen Augen ziemlich gut aufgestellt. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Ja, wir tauschen uns auch aus, sowohl auf der kommunalen und IT-Dienstleisterebene als auch natürlich mit dem Land über DNRW, die nicht unerwähnt bleiben dürfen, wenn wir über die kommunale OZG-Umsetzung in Nordrhein-Westfalen sprechen und auch mit anderen Bundesländern. Also wir haben regelmäßigen Austausch mit Dataport, mit Ecom21, mit Hessen über die Vitaco auch. Insofern, denke ich, haben wir da ein gutes Netzwerk. Ja, da schließe ich mich auch an und auch von uns aus der Dank in Richtung KDN auf jeden Fall für die auch massive Unterstützung, die von euch aus auch geleistet wird. Ich denke, wir haben noch auch viele Fragen, die offen sind und die wir auch nur gemeinsam lösen, also die wir interkommunal lösen können, die wir auch nur gemeinsam auch mit den Herstellern im Dialog lösen können, aber eben auf Länderebene und Bundesebene dann auch weitertragen. Das könnten wir alleine als einzelne Kommune, können wir das nicht. Also das schaffen wir nicht. Also es, und insofern ist dieses Konstrukt und diese Hilfestellung sehr, sehr hilfreich und ist auch lohnenswert, von den Kommunen untereinander das auch mit zu unterstützen. Und ich hoffe da sehr, dass wir auch im OZG-Umsetzung, der natürlich agil gestaltet werden muss, aber dass wir da, glaube ich, auf allen Seiten, auf allen Akteuren, die dabei sind, auch auf einen Kompromiss gehen können und dass man auf einen Nenner kommt, einen Konsens findet, um das Thema insgesamt weiterzubringen. Weil man muss ja sagen, OZG ist ja jetzt kein Selbstzweck, mit dem wir uns jetzt hier schön beschäftigen, sondern wir wollen die Mehrwerte einerseits auch für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen schnell nach vorne bringen, aber wir brauchen die Mehrwerte definitiv auch sehr schnell in der Verwaltung selber als Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen. Ja, wunderschönes Abschlusswort. Vielen Dank, Bianca, Sven, Clarisse und auch alle Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Kontaktdaten gibt es wie immer in den Shownotes. Auch jede Menge Links über das, was wir gerade gesprochen haben, findet sich in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Tag. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.